Hallo und herzlich willkommen heute hier bei meiner zweiten Aufnahme. Es ist Freitag und dadurch, dass der Andi jetzt versucht, das Ganze auf seiner Homepage ein bisschen zu organisieren, bin ich wieder dran, was aufzunehmen und euch das mitzuteilen. Ich möchte euch heute eine Homepage vorstellen. Zuerst gleich der Name der Homepage: www.rolf-kepler.de. Ja, und dieser Rolf Kepler glaubt anscheinend so etwas wie ein zweiter Galileo Galilei zu sein. Galileo Galilei hat ja damals versucht, uns weiß zu machen, dass die Erde keine Scheibe ist. Ja, es ist ihm auch gelungen und die Leute wissen jetzt, dass sie auf einer Kugel leben. So, und jetzt tut mir bitte den Gefallen und macht mit. Also ich werde jetzt ganz langsam vorgehen, damit ihr das auch wirklich mitmachen könnt. Stellt euch jetzt genau den Globus vor, wie unsere Erde aussieht, genau einfach diese runde Kugel. Und jetzt stellt euch vor, die ganzen Kontinente und das Meer, das ihr auf dieser Kugel seht, sind nicht mehr da, nicht mehr auf dieser Oberfläche dieser Kugel zu sehen, sondern stellt euch vor, die sind auf der Innenseite dieser Kugel. Denn genau das ist es, was der Rolf Kepler uns sagen will. Er meint nämlich, wir leben auf einer Hohlkugelerde. Und als ich das heute erfahren habe, oder als ich das heute zum ersten Mal gelesen habe, da konnte ich mal 2 Minuten lang nicht arbeiten, weil ich über das nachdenken musste. Und ich konnte in dieser Zeit gar nichts, ich konnte nicht mal einen Schraubenzieher angreifen, weil ich mir dachte, vielleicht ist der auch gar nicht rund, vielleicht ist der auch hohl, rund oder so irgendwas. Ja, und genau aus diesem Grund habe ich mir dann gedacht, wenn das mich so interessiert und wenn mir das so zusetzt, dann gibt es ja auch sicher noch andere Leute, die da genauso denken. Und deshalb habe ich das heute zu meinem Thema gemacht. Ich möchte nur ein bisschen ins Detail gehen. Es ist nämlich so, die Annahme, dass die Welt eine richtige Kugel ist, also eine Vollkugel, basiert darauf, dass wir denken, dass Licht immer eine gerade Linie bildet. Das ist allerdings nur eine Annahme. Es ist nicht bewiesen. Genauso wenig ist bewiesen, dass Licht eine Krümmung macht. Aber wenn das so ist, dann kommt nur das eine in Frage, nämlich, dass wir auf der Innenseite einer Hohlkugelerde leben. Ja, und irgendwie klingt das schon komisch. Ihr denkt euch jetzt natürlich alle, der spinnt komplett, der Kepler, und das ist auf gar keinen Fall möglich, aber damals haben das die Leute ja auch gedacht, wie der Galileo gesagt hat, die Erde ist eine Kugel. Also denkt mal drüber nach. Und vielleicht, wenn ihr das nächste Mal spazieren geht oder so, dann stellt euch mal vor, wie es wäre, wenn ihr jetzt nicht außen um die Kugel herumgehen würdet, sondern innen herum. Genauere Informationen über das Ganze findet ihr dann, wie schon am Anfang gesagt, auf der Homepage www.rolf-kepler.de. Aus Zeitgründen möchte ich jetzt nicht genauer darauf eingehen, aber ich hoffe, dass ihr euch das anschaut. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr auf der Podcast-Seite, wo ihr dieses File gefunden habt, einen Kommentar dazu abgeben. Darüber würden auch wir uns sehr freuen. Wir hören uns sicher bald wieder.